wann leben Sie in Berlin? Seit 51, glaube ich, ja. Also die ersten Jahre illegal. Legal lebe ich in Berlin, ich glaube seit 54 oder 55. Naja, damals brauchte man noch, also für Ostberlin, eine Zuzugs- oder Aufenthaltsgenehmigung, und um die zu kriegen, brauchte man eine Arbeitsgenehmigung. Um die zu kriegen, brauchte man eine Aufenthaltsgenehmigung. Also, ja. Das war ja für die Westsektoren wohl ähnlich. Ich glaube ja. Also für die erste Zeit, ja. Und fing das mit Theaterarbeit gleich an oder war das eine schriftstellerische Arbeit? Es war der Versuch, als Schriftsteller zu arbeiten, aber konkret war es eigentlich eine Lohnsklaverei. Ich habe Übersetzungen gemacht, irgendwelche Rezensionen, und hatte mehr Schulden als Geld und habe auch das Geld, was ich verdiente, mit dem Zeug immer schon verbraucht gehabt, bevor ich fertig war mit der Arbeit. Es war eine eher, ja, etwas asoziale Phase. So ein schönes Erlebnis aus der Zeit war, es gab, wenn man keine Wohnung hatte, und es gab auch Zeiten, wo ich keine Wohnung hatte, gab es eine Möglichkeit, die es heute nicht mehr gibt. Ich glaube, selbst hier ist es schwer. In der Mitropa im Bahnhof Friedrichstraße, die war durchgehend geöffnet. Und da wurden, um 4 wurde, war Schichtwechsel. Man konnte bis 4 schlafen, man bestellte ein Bier und ein Brötchen oder sowas. Also irgendwas bestellen musste man, aber es reichte ein Bier. Dann konnte man bis 4 durchschlafen, wurde automatisch geweckt dadurch, dass die neue Schicht von Kellnern den Stuhl unterm Hintern wegzog, sodass man aufwachte. Dann, nach einer halben Stunde kam die neue Schicht. Und dann musste man wieder ein Bier bestellen und konnte weiter schlafen. Das ist leider heute nicht mehr möglich. So, in großen Zeiten von Berlin. War das damals ein Berlin, also nicht nur, dass es natürlich ziemlich ruiniert war und kaputt gehauen war, die eigenen Interessen, wohin gingen die, also jetzt mal vom Schreiben abgesehen, auf was hat sich das konzentriert? War das BE schon so etabliert? Gab es da irgendetwas, was zum Beispiel im Westen interessant gewesen wäre, sich überhaupt mal anzusehen? Oder? Nee, im Westen war nur das Kino interessant, glaube ich. Ja. Wo war das? Am Steindamm, eigentlich beliebig. Also ja. In der Nähe von jeder S-Bahn-Station gab es ja Kinos. Und ja. Man fuhr eigentlich nach West-Berlin nur, um ins Kino zu gehen. Alles andere interessierte nicht. Das heißt, das Kinoangebot war... Das war hier besser in West-Berlin. War amerikanischer, ja. Oder? Ja, nicht nur, auch französisch und ja. Englisch. Und im Osten war Theater interessanter? Da war das Theater interessanter, und das Traumziel war natürlich das Berliner Ensemble. Traumziel im Sinne der Beschäftigung? Dass man da arbeiten wollte. Ja. War das denn dieses Berliner Ensemble von vornherein, also jetzt von 51 zum Beispiel, da war es ja noch, wann ist es gegründet worden? 49? Ich glaube sogar 48. 48? Ja. Ja, also 48 noch im Rahmen des Deutschen Theaters. Ne? Ja. Gastspiel. Ja. War das denn damals schon, ich meine, das war ja nicht widerstandslos, ist es ja nicht widerstandslos akzeptiert worden? Das machte eigentlich die Faszination aus, auch dass es etwas halb Verbotenes war. Jedenfalls etwas nicht Genehmes. Mhm. Und zum Beispiel sind Studenten in Leipzig an der Theaterhochschule, die ganz so à la Stanislavski organisiert war, und die Ausbildung war auch in der Richtung. Da wurden Studenten relegiert, nur weil sie Aufführungen des Berliner Ensembles besucht hatten, ohne Genehmigung. Das galt als Gift. Also Stanislavski könnte man aber sagen, war doch eine also jetzt, ich sage jetzt mal, Darstellungsform oder Theaterarbeit, die eher noch verwandt war mit dem, was vom Dritten Reich hier übrig geblieben war. Oder ist das zu bösartig? Das ist, ja, ich weiß nicht. Naja, es lief praktisch auf dasselbe hinaus in der Schauspieltechnik, das ist richtig. Und das ganze Problem war, dass Stanislavski eben die von Stalin genehmigte Richtung war. Und deswegen war es die die gewünschte Richtung auch in der DDR oder in der Besatzungszone am Anfang. Ja. Und diese... Aber es gab auch ein anderes Problem, einen anderen Widerspruch, womit der Brecht nicht gerechnet hatte. Zum Beispiel in der Courage war immer sehr betroffen bei der Courage-Aufführung, dass die Leute natürlich Mitleid mit der Courage hatten und dass sie sich in diese arme Muttertier einfühlten. Er wollte, dass man die verachtet und verabscheut, weil sie ihre Kinder opfert fürs Geschäft. Und der Eisler sagte ihm damals, der Brecht können machen wollen. Die ist auch so lange auf Bühne. Können Sie das nicht verhindern, dass die Leute mit ihrem Mitleid die Figur, so lange auf den. Und also die Weigel war zu gut dafür. Sie war eigentlich eine sentimentale Schauspielerin. Und der Brecht hat ihr das immer versucht wegzuprügeln. Sobald er tot war, brach die Sentimentalität voll über die Bühne herein. Das andere Problem war zum Beispiel, gab eine, die beste Aufführung Berliner Ensemble überhaupt war die Hofmeister-Inszenierung, also die Adaption von dem Lenz-Stück, der hat es selbst inszeniert, mit gar nicht so großartigen Schauspielern, aber es war die beste Inszenierung. Und da gab es eine Szene, die der Brecht sehr stark bearbeitet und gedreht gegenüber Lenz, wo der Hofmeister von seinem Abgeber, dem Geheimrat von Berg, ein Pferd haben will, um nach Gisberg ins Bordell zu reiten, damit er nicht seine Schülerin vergewaltigen muss. Und der verweigert ihm das Pferd und hält eine große Rede über die Freiheit als ein herrliches Ideal, wer seine Hecke beschneidet. Das war von gemeint als Satire auf den blichen Freiheitsbegriff bei einem Propagandaslogan, das schon gegen die DDR, die sozialistischen Länder. Und es gab in jeder Aufführung spontan Beifall auf das Stichwort Freiheit. Ich glaube, höchstens jeder 30. hat begriffen, dass da irgendwas polemisch oder satirisch gemeint war. Das waren so die kleinen Schwierigkeiten. Warum war Hofmeister die beste Führung? Also jetzt mal, wenn man das... Das war ja wohl eine Verlegenheit sogar, glaube ich, das Einschieben damals. Und das kann sein, ja. Vielleicht gerade deswegen, weil das war die artistischste Aufführung, wo die Kunstmittel am extensivsten und auch am intensivsten ausprobiert wurden, die der Brecht so aufbauen wollte für seine eigentlichen Themen und Stoffe. Und gerade weil es vielleicht ein Nebenwerk war, konnte es... artistisch so alles riskieren und so intensiv und extensiv sein. War das denn für dich, als du, ich meine, wenn du 51 nach Berlin kommst, bist 29 geboren. Ja. Hattest du vorher jetzt, vor dem BE meine ich, und vor dem Berlin-Aufenthalt oder dem in Berlin bleiben, gab es da für dich schon Theater? Als Welt, als, naja, als, nur als Arbeit? Nur als Lektüre. Ne? Nur als Lektüre? Ja, eigentlich schon. Also du hattest bis sozusagen direkt... Naja, ich habe eine Schulaufführung gesehen von Wilhelm Tell. Oder ja, was. Aber das Theater als städtische... Als Institution kannte ich eigentlich nicht. Das hast du damit kennengelernt? Bis auf die Oper, da bin ich zweimal... in einen Wagner geschleppt worden von einer musikbegeisterten Cousine, das war alles. Mhm. Und das fand ich ziemlich abscheulich damals und sehr strapaziös. War denn jetzt vom BE mal abgesehen in Berlin, also jetzt zum Beispiel am Deutschen Theater, gab es da noch Aufführungen, die dich ähnlich angesprochen hätten? Da bin ich eigentlich gar nicht erst hingegangen. Ich kann mich nicht erinnern, da... eine Aufführung gesehen zu haben in den ersten Jahren im Deutschen Theater. Ich glaube nicht. Das galt als das Konventionelle und Traditionelle und das war es wohl auch. Und das war so ein kosmetisches Institut mehr als ein lebendiges Theater. Mhm. Also die Pflege des Erbes, okay, in diesem Sinn ganz wörtlich. War Brecht für dich ermutigend? Sicher, ja. Ja. Es war einfach das Einzige, was da war. Ja. Also jetzt meine ich ermutigend für das eigene Schreiben. Doch, doch, man, ich konnte ihn sehr gut nachmachen eine Zeit lang. Das konnten sehr viele, also beim Schreiben. Gott sei Dank bin ich, es ist mir nicht gelungen, da engagiert zu werden am Berliner Ensemble. Das wäre sicher schwieriger geworden. Mhm. Weil da gibt es heute noch Leute, die herumlaufen wie lebende Brecht-Parodien. Das ist sicher schwer, sich da dem zu entziehen. Aber Gott sei Dank, es ist mir nicht gelungen. Mhm. Und dadurch konnte ich das wirklich verwenden und verwerten, glaube ich. Aber du hast das Verwerten, ich meine, wann war das für dich denn zu einer Entscheidung geworden, dramatisch zu schreiben oder Theater zu schreiben? Das war schon sehr lange so. Und ich habe schon mit, ich glaube, 14 oder 13 so Stücke geschrieben, die Gott sei Dank alle verloren sind. Also es kann, die tauchen bestimmt nicht wieder auf, da bin ich sicher. Mein Vater, als mein Vater nach Westdeutschland ging, aus Sachsen, meine Mutter dann auch, ist die ganze Wohnung völlig zerstreut und liquidiert worden. Ich war in Berlin und da ist eine Spur. Und Berlin, war denn die durchgehende Erfahrung, die Berlin gegeben hat damals, außer des Jahres? Mhm. Gibt es ein Bild oder gibt es dann ein Bild, eine Metapher, in der man das ja oft wirklich anders beschaffen war als... Ich glaube, die Hauptqualität war, oder was mich interessierte, dass dieses Interregnum, also dieser Zwischenzustand so zwischen Krieg und der langsamen Etablierung von neuer Ordnung oder so, also dieser chaotische Zustand, ne, also Dickicht der Städte, das Chaos ist auch, weil es dauerte länger in den Chaos. Das hörte nicht so schnell auf. Ne? Es gab in Berlin viel mehr Gelegenheiten, zum Beispiel schräge Zigaretten, wie man das nannte, zu kaufen. Und es gab viel mehr Bars, es gab Prostitution, es gab eigentlich alles, auch in Ost-Berlin. Mhm. Und das dauerte sehr viel länger als in irgendeiner beliebigen Kleinstadt, wo sich doch so sehr viel schneller das soziale Leben wieder institutionalisiert hat. Ne? Also Berlin hat und Berlin hatte immer mehr Ränder und ist nie ganz in Ordnung gekommen. Mhm. Und ich meine, im östlichen Teil und der DDR dann war ja erklärtermaßen sozusagen der Versuch, ist ja gestartet worden, das Experiment, also ich bezeichne es jetzt mal so, ein Deutschland unter veränderten Produktionsbedingungen aufzubauen, unter veränderten Produktionsverhältnissen, also eine neue Ordnung aufzubauen. War das für dich von Anfang an als ein Experiment erkennbar oder was war das für dich? Ich habe das sicher gar nicht so reflektiert, ich habe das einfach akzeptiert. Also mehr akzeptiert als reflektiert. Es gab eigentlich damals keinen Zweifel daran, dass das richtig ist und dass das der richtige Weg ist und dass ich dafür bin. Hm? Und reflektieren tut man sowas ja erst, wenn es nicht mehr klappt. Hm? Und genauso ist das. Was aber sicher auch mit dem auch, Lebensalter zusammenhängt. Ja, sicher auch. Für mich war es einfach zunächst mal das Gegenteil zu dem, was vorher war. Das Gegenteil zum... Zum Faschismus, ja. Und das war das Negative war das Positive. Aber es hätte zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das lebensgeschichtlich bedingt ist, aber eine andere Stadt als Berlin hätte es nicht sein können. Nee, zum Beispiel mein Vater war Bürgermeister in einer kleinen Industriestadt in Sachsen. Da war das sehr viel schwerer, diese Position durchzuhalten oder einzunehmen, weil alles viel familiärer war. Auch die unvermeidlichen Ungerechtigkeiten, die mit solchen einschneidenden, also sozialen, ökonomischen und so weiter Veränderungen verbunden sind, die waren da persönlicher. Wenn der Mann, den du jeden Morgen beim Einkaufen triffst, enteignet wird, ist das was anderes, als wenn ein Name enteignet wird von einem Unternehmer oder so. Deswegen war Berlin dafür günstig, also für eine distanziert positive Haltung zu den Veränderungen. Was hat noch für Berlin gesprochen, für dich jetzt? Gibt es sowas, ich meine, ich versuche jetzt mal auf was zu gehen oder eine Vermutung zu erhärten, ob das mit Genuss, mit Genuss zu tun haben kann. Jetzt Genuss hat, auch in einem intellektuellen Sinn. Ja, vielleicht zunächst mal ein Genuss an der Entwurzelung. Berlin ist ja eine Stadt ohne Wurzeln schon immer gewesen. Es ist eigentlich immer eine Insel gewesen, die auf Sumpf, auf einem etwas unstabilen Gelände schwimmt, Sumpf und Sand. Und das ist wahrscheinlich gut, wenn man jung ist, wenn man schreibt oder Theater macht oder was immer. Auf Sümpfen macht sich das sehr viel lebendiger und leichter, als auf einem Berg oder am Wasser direkt. Es war einfach auch weniger langweilig natürlich. Dein Vater ist in den Westen gegangen, als Sozialdemokrat. Ja, das muss man nicht unbedingt darauf zurückzuführen. Das war so dem Höhepunkt der stalinistischen Phase. Und da gab es, da war das schon wurscht, Sozialdemokrat oder nicht. Da gab es immer Möglichkeiten, in Kollisionen zu kommen. Nochmal kurz zu diesem Theater vielleicht zurück. Das BE hatte ja eine gewisse Zeit gebraucht, um sich überhaupt, das heißt paradoxerweise in dem Maße, wie sie es etabliert hat, hat es sozusagen sich selber bedroht in seiner Entwicklung, seiner Entfaltungsmöglichkeit. Also die Art, gegen Widerstände zu kämpfen, war vielleicht fruchtbarer, als die Widerstände überwunden zu haben und akzeptiert zu sein. Naja, ich glaube, es gibt einen ganz simplen Punkt, dass das BE war ja kein Theater für Ost-Berlin, kein Theater für die DDR, das war ein gesamtdeutsches Theater mit einer gesamtdeutschen Konzeption auch. Konzeption? Ja, schon die Zusammensetzung des Publikums, es kam in den ersten Jahren, glaube ich, mehr Zuschauer aus dem Westen von Hamburg bis West-Berlin als aus Leipzig und Ost-Berlin. Also der Anteil des Publikums aus so intellektuelle Studenten und so weiter. Aus dem Westen war es stellenweise höher als der aus der DDR. Und mit dem Wegfall der gesamtdeutschen politischen Konzeption war eigentlich das BE zu Ende. Und von da datiert dann die museale Phase eigentlich schon. Die Brecht sozusagen schon. Und dann gab es was anderes. Der Brecht hatte natürlich auch ein paar illusionäre Vorstellungen von der Funktion seines Theaters und was man da machen könnte mit dem Theater in dieser neuen sozialen Landschaft. Es fing damit an, meinte, die Courage, muss man eine Generalprobe machen oder eine Voraufführung. Und da müssen Arbeiter rein. Das müssen Arbeiter sehen. Also noch diese mythische Vorstellung von Arbeiterklasse. Dann sagte, wie macht man das? Und dann sagte mir, da ruft man die Gewerkschaft an. Dann wurde die Gewerkschaft angerufen und dann war das Theater leer und die Karten waren verkauft an die Gewerkschaften. Das heißt, die Gewerkschaft hatte die Karten gekauft und an die Arbeiter verteilt und die haben sie eingesteckt und sind nach Hause gegangen oder in die Kneipe. Gibt es hier an der Ecke eine Kneipe oder einen Laden? Die Klasse ist ja sozusagen eine entweder formiert sie sich auf eine Weise, die unvorhersehbar ist, zum Beispiel in einer militärischen Maskierung wie 1918, 19, Oder sie wird verheizt wie 1939 bis 1945 als Klasse. Oder sie taucht gar nicht mehr in der, sie taucht nicht mehr auf. Also die Gewerkschaft repräsentiert sie ja nur in dem Maße, wie Repräsentation überhaupt wirklich eine Stellvertretung sein kann. Wenn also die einzelnen Arbeiter ausgeblieben sind, hatte das sicher unmittelbar einleuchtende Gründe. War denn der Wunsch Brechts einfach wirklichkeitsfern oder was nicht nur was drückte der Wunsch aus oder was verkannte dieser Wunsch Brechts? Naja, zum Beispiel ganz deutlich wurde das 1953 bei den Ereignissen so um den 17. Juni, dass die Arbeiterklasse etwas sehr Zusammengesetztes und ein sehr merkwürdiges Gebilde war in der DDR, also auf dem Territorium der DDR. Schon dadurch, dass die Sowjets haben unmittelbar nach dem Krieg alle Nazis, die nicht, denen keine Kriegsverbrechen vorgeworfen wurden oder nachgewiesen werden konnten, auf den Bau geschickt. Und die zum Beispiel die Bauarbeiter, das Organisation, das waren die am meisten kommunistisch bestimmten, orientierten, ja. Vor 1933. Mhm. Die hatten also auch die größten Verluste. Mhm. Und es wurde natürlich hauptsächlich Bauarbeit gebraucht, also Entrümmerung und Wiederaufbau. Und wurden die also aufgefüllt mit Nazis, mit Studienräten, Offizieren und so weiter. Die hatten dadurch große Privilegien. Sie hatten eine Schwerstarbeiterkarte, also hohe Lebensmittelrationen. Sie wurden besser bezahlt als andere. Ihre Kinder waren Arbeiterkinder, durften bevorzugt studieren. Also die Kinder, ja, ihre Kinder, ja, waren, ja, Arbeiterkinder. Ja, ja. So dass die allen Grund hatten, dabei zu bleiben, solange es irgend ging. Das ist ja fast ein lamarckischer Sprung. Ja, ja, und das ist, dadurch ist Arbeiterklasse was ganz anderes in dem Zusammenhang. Das wurde dann ziemlich deutlich am 17. Juni 1953. Diese Demonstrationen, die dann in diesen, ja, wie soll man es nennen, diesen halben Aufstand überging, die fingen an in der Karl-Marx-Allee, also bei den Bauarbeitern. Und da waren eben auch kommandogewohnte Offiziere dabei, die das in die Hand kriegten. Und was den Brecht damals sehr fasziniert hat, und ich habe das selbst auch beobachtet, ich war im Zentrum in diesen Tagen, in den ersten Tagen, und habe mir das sehr genau angesehen, es war ein faszinierendes Schauspiel eigentlich, vor allem wie dieser Umschlag, wie plötzlich aus einer Demonstration mit absolut berechtigten Forderungen, welche waren? Also ein Zurücksetzen der Normen, die waren aber schon am Tag vorher zurückgesetzt worden, wieder zurückgenommen worden. Es gab Forderungen nach Redefreiheit, nach Versammlungsfreiheit, also eigentlich ein ganzes Gorbatschow-Programm. Und wie das allmählich umschlug in Hetze. Waren das traditionelle Arbeiterforderungen auch? Das waren auch traditionelle Arbeiterforderungen und natürlich artikuliert oder formuliert mit zum Teil in einem Vokabular von hier, also vom West zum Beispiel, die ja dauernd da Input gemacht haben. Und der Output war dann eine Mischung alten Arbeiterforderungen und Rias Vokabular. Kann man sagen, dass es jetzt im Medial vermittelte? Das kann man schon sagen, ja. Ja, also ja. So. Ja, ja. Ich meine, der Westen sendet, der Osten empfängt. Klar. Ein Charakteristikum war allerdings auch, dass die Studenten hatten gerade Semesterferien. Es gab keine Intellektuellen dabei. Semesterferien heißt, sie waren wo? Sie waren nicht da, die waren zu Hause irgendwo. Also nicht in Berlin jedenfalls. Und es fehlte also ganz dieser intellektuelle Anteil. Später, als die Studenten dann mal sich bewegten, waren die Arbeiter nicht anwesend. Aus anderen Gründen, also nicht, ja, aus Feriengründen, aber... Klar. Aber interessant war eben dieser Umschlag, der Brecht hat es ganz gut formuliert, ja, was er gesehen hat, sicher auch manchmal aufgrund seiner Biografie vergrößert gesehen hat, war das Wiederauftauchen der vier Gesichter in dieser Menge dann von einem Punkt an. Mhm. Auch natürlich angeheizt hier. Und da sah man plötzlich so Redner aus der Masse aufsteigen mit dem bekannten fanatischen, hageren, glühenden Gesicht, die dann forderten, dass die Funktionäre aufgehängt werden und so weiter. Mhm. Das war dann der Umschlag und da war dann nichts mehr, keine Diskussion mehr möglich und keine Einigung. Hätte es einen Punkt gegeben, also jetzt meine ich, das ist hypothetisch gefragt, weil man kann die Geschichte ja nicht hypothetisch fragen, aber... Ja. Es hätte ohne den westlichen Einfluss einen Punkt gegeben, wo man hätte reden können. Aber das war nicht mehr durch wirklich einen massiven Westschub, der dazu kam. Also der Westschub war aber in erster Linie medial. Also nicht, er war nicht nur medial, es kamen ganze Kolonnen auf Fahrrädern. Das waren die einzigen Jugendlichen, die beteiligt waren übrigens, die aus West-Berlin kamen. Die spielten die unterdrückte Jugend, dann auch die unterdrückte DDR-Jugend mit. Du hast selber ja noch, hast du selber noch Nazi-Aufmärsche erlebt, bewusst? Ja, ich glaube schon, doch. Ja. Das erste, aber nicht in Berlin, also das ist jetzt abseits vom Thema. Das Erste, was mir nicht deutlich in Erinnerung ist, ist in einer Kleinstadt in Sachsen, so ein SA-Ort, also die marschierten durch die Stadt, die Bevölkerung stand aus Neugier Balier und zu grüßen fahren. Und da gab es einen, der grüßte nicht und dann kamen drei aus der Kolonne, haben den sofort zusammengeschlagen. Nächsten grüßten vorschriftsmäßig. War ganz vermittelt wirkungsweise. Die Abwesenheit von Intellektuellen bei der Jugend-53-Story. Ja, dadurch waren die eben angewiesen auf die Fremdsprache aus dem Westen. Ne? Mhm. Oder auch auf die Leute mit der Führungsqualität aus ihrer Nazi-Biografie. Mhm. Ne?